Verkehrsservice. Präsentiert von Volvo Autohaus Neurohr in Offenburg. Persönlicher ist besser. Jetzt die neuesten Modelle probefahren. Besser unterwegs mit Ihrem Volvo Autohaus Neurohr in Offenburg. Keine Staus in der Region. Hier ist ein Blitzer auf der B28, Kehl Richtung Appenweier, Höhe Neumühl im 80er Bereich. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Good evening. Good evening. Good evening. I'm Ricardo Montalban. I'm Jason Robards. I'm Bill Bixby. And that's why it's a special pleasure for me to present one of the true masters of that art. What you at home will see tonight is exactly what those of us here in the theater will see. Without benefit of any... Absolutely no... Ja, wo laufen Sie denn hin? Mein Gott, wie aufregend. Wow, jetzt geht der Spaß so richtig los. Jetzt abheben. Alles andere ist Spielkram. Wen haben wir denn hier? Hey, Charlie. Wenn er die Puppen tanzen lässt, ist gewaltig der Bär los. Das ist genau der Rhythmus, wo jeder mit muss. Oh, kann schlimmer werden. Maul halten. Ob damals oder heute, Charlie hat's einfach drauf. Das ist Charlie. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Entzückend. Blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Damn, last Friday night, yeah, we did

Ganz schreckliches Halloween. Euro Shooter Bar, Gruselgogos, Halloween Deko, Horror Action. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Flotter Dreier, Wodka Energy, nur 4 Euro die ganze Nacht. Das hat es am Donnerstag, den 31. an Halloween. Freitag, 2.11. Musik ist the key. Das ist für einen guten Zweck. Wenn ihr eure Kassetten, CDs und Vinylplatten mitbringt, bekommt ihr je 2 Euro. Das ist zusammen mit dem Kinderschutzbund Offenburg. Und Samstag, 2.11. Hashtag Tramplex. Die nächste Techno-Party. Minimal Deep House Techno, Techno House. Jetzt legen wir los. Hallo Nachtschwärmer, seid ihr dabei? Jetzt geht's los, Arie, das Ritsche. Ja, laut, gewaltig. Ich mag es, wenn es wehtut. Gruselig, abgedreht, aber vor allem phänomenal. Hier bekommt ihr das volle Programm. Jetzt lassen wir es krachen. Ja! Yeah. Freitagabend. Action Pack. Freitagsabend. Freihaus. Action ist nicht mit der Fernbedienung zu spielen. Action Pack. Freitags. Sina Aquilera. Super. Hallo Al. Hallo Schuhverkäufer. Grüß dich. Jetzt will ich Ruhe. Kein Winsler, kein Puster, kein Pieps. Charlie 2000 ist dran. Ja, danke schön für die Werbung. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke, auch vielen Dank. Hier ist der Freitag. Come on in the morning light. Bisschen fetziger als das Original, eh? Ja, super. Übrigens, Nachtschwärmer. Heute in einer Woche habe ich keine Sendung, da ist nämlich Feiertag, da ist Tanzverbot. Dann eine Woche später wieder, ganz klar. Aber am Samstag, den 2.11., ist die Hitradio Kinzigtal Partynacht. Eine Nacht 17, lokale 17 Partys. Und ich selbst bin im Tiffany in Wolfach in der Hauptstraße. Und da lade ich alle ein. Samstag, 2.11. Und Kollege Uwe Carsten, der ist heute im Milieu in Hasler. Da ist Birthday Party. Gibt's Flasche Wodka oder Sekt für alle Oktober Geburtstage. House Hip Hop Rock mit DJ Uwe Carsten. Ich glaube, mein Freund hat vorgewärmt irgendwie. Der ist für mich schon wieder zu gut drauf. Al, was ist denn los? Mann, ihr kennt mich alle. Siehst du, das hast du davon. Und was ist das hier? Aber Finger weg von meinem CD-Player. Ah, den brauchst du gar nicht mitbringen. Den brauchen wir nicht. Agendas never stout. The journey starts here. Hit Radio Ohr. Radio Ohr. We rap. Yes, yeah, Radio Ohr. Tonight is the night. light your ass on fire. I light your ass on fire. Move, girl, I light your ass on fire. Bitch, I light that ass on fire. Megalmore Special. Der er rigtig start her for Wochenende. Ha! Die doofe Witze-Ecke. Richtig. Die erste für heute. Mama und Klein Ida spazieren durch die Stadt. Da sehen sie zwei Hunde in einer pikanten Situation. Klein Ida zu Mama, was machen die beiden Damen? Die Mama antwortet, ja, das ist so, der eine ist blind und der andere schiebt ihn über die Straße. Und der nächste hat mir der Gregor zugeschickt, per Mail jetzt gerade. Eine Blondine hat mit ihrem Auto ein anderes Fahrzeug gerammt. Jetzt brüllt der Fahrer, Sie dummes Huhn, haben Sie überhaupt eine Fahrprüfung gemacht? Zischt die Blondine zurück. Bestimmt mehr als Sie. Das glaube ich sogar. Hallo Blondies. Hallo Blondies. Blondes Haar. Wie viel blondes Haar. Wie find ich zu ihm? 17 Jahre. Blondes Haar. Wie find ich zu ihr? Ja, hallo. Hallo Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich. Du Arsch. In time. They can try if they want to. What?

aber maximal nur 3 Stück und nur bis 24 Uhr. Der größte und schwerste Kürbis wird prämiert mit einer Flasche Wodka 07. Ey, super. Morgen Samstag, boom. Die fetteste Party. Ihr habt es in eurer Hand, welches Programm kommt. Teile den Event auf Facebook. Je mehr Zusagen, desto mehr Aktionen gibt es. Zum Beispiel bei 100 Zusagen eine Percussion-Show, Trommel-Live-Show. Ich überspringe jetzt, da gibt es noch mehr Abteilungen. Ich gehe jetzt bei zu 300, flotter Dreier die ganze Nacht. Codex Club in Aachen. Dann gucken wir mal bei 400, das heißt Sekt for Free für Mädels von 23 bis 23.30 Uhr. Bei 500 Miss Busenwahl. Und bei 600 Sexy Gogos feiern mit euch die ganze Nacht. Ey, alles morgen Samstag. Dann kommt der Donnerstag, das ist nämlich ein Tag vor Feiertag. Da gibt's Halloween. Die Halloween-Party im Codex. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club. Euro Shooter Bar. Grusel Gogos. Halloween Deko. Horror Action. Und Flotter Dreier. Wodka natürlich die ganze Nacht mit für 4 Euro. Alles in Halloween am kommenden Donnerstag. Freitag, Vorschau, 2.11. Musik ist the Cape. Wir sammeln CDs, Vinyls, Tapes für den Kinderschutzbund Offenburg. Und ihr bekommt je 2 Euro für die Teile. Und die vom Kinderschutzbund, die wollen die dann später irgendwann versteigern. Aber maximal nur 20 Stück, nicht, dass ihr da das ganze Lastwagen wohl bringt. Codex Club in Aachen. Und dann noch frei, Samstag, 2.11. Hashtag Tramplex, Urik und Dice. Es gibt Elektro, Minimal, Deep House, Techno, Techno House. Auf 2 Floors wieder. Das ist so ähnlich wie Durstlöscher. Ich sag das jetzt, weil am kommenden Freitag habe ich keine Sendung, da ist Feiertag, Nachtschwärmer. Da ist Tanzverbot und da setze ich aus. Ja, immer nach dem zweiten Werbeblock in der Stunde bringe ich irgendeinen Mix, 80er, 90er. Und jetzt machen wir mal eine Ausnahme, jetzt bringe ich mal einen 70er. Ja, einen 70er! Und manche werden die Titel alle, einige kennen, manche alle. Wollen wir es mal testen? Alles klar. Are you ready to dance? Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? US 2, 3, 4. Selbstiger Spezial. Can't stop me now. Hear what I said. to the hottest hits in stereo. Spezial. Und ganz zwischendurch eine Blitzermeldung. Baden-Baden, statt einwärts von der A5 kommend, steht ein Blitzer, das ist maximal 60 erlaubt. Dankeschön an Christian. Like a dog hanging on your lead. A minute spending on. Dröhnung. Der Freitagabend. Auf dem Sender mit den drei Buchstaben. Natürlich. Achtung, sofort alles in Deckung. Und ab geht die wilde Sau. Du brauchst einen neuen Spruch. Ja, mein Freund, ist auch ausgeblieben beim 70er Mix. Ah, Al, da freust du dich. Das ist mein Jahrzehnt. Das ist das Bandi-Jahrzehnt. Ah ja, das 70er, ja. Ist schon ein Weilchen her, ja, Al, ja? Ich hab schon Schuhe verkauft, als ihr noch ein Glänzen in den Augen eines Taxifahrers wart. Ja, ja, ja. Right now my only rhyme is this lesson I learned. You talk about trust, I talk about lust. It's not appealing as you truly speak your feelings. I'll be looking at the ceiling, so concealing. Should've put my heart on the table, knowing I was good and able. But instead I fed your fables. If I could have you back, best believe it'd be forever. Cause each and every day you would hit us for a letter. Don't stop, stop your dreaming. Let yourself float upon the notion. We can work it out. We can work it out, baby. Go ahead and lose yourself inside this opportunity. That we gon' make it right. Now make it right. Different times, but we see the same pain. It's the blood of mankind running through the same veins. We fight to make it right, some will remain tame. Same crimes, even though the names change. And we like different minds, working off the same brain. Passengers on different cars, stepping off the same train. In the end, making it right's the main aim. Different parts of the picture highlight the same frame. Don't stop, stop your dreaming. Let yourself float upon the notion. We can work it out. We can work it out, baby. Go ahead and lose yourself inside this opportunity. Then we gon' make it right. Now make it right. Now if you know what I know, you need to work it out. If you ain't happy with yourself, you need to work it out. You're having problems with your family, then work it out. The things we go through, just to work it out. I work it out when the situation seems unworkable, unreversible. But God is most merciful. Many works, many men converse. Soul searching, sweat it out, really trying to work it out. With a constant complaint, we either gonna make it fire. We ain't, I already know what some of you think. I'ma talk a hip hop and how bad it's got. Then try to pull a plug, I'm not looking for nobody to judge. You say you ain't, I never thought you was. I'm just trying to get with you and posing the same picture. So this mic thing can move the right thing and do the right thing. Make me your light. Plus my man might sing. One, two. Don't stop, stop your dreaming. Let yourself float upon the notion. We can work it out. We can work it out, baby. Go ahead, lose yourself inside this opportunity. Then we gon' make it right now. Make it yeah, beside right now. Ja, nachdem man in dieser Sendung hört, hören sich Songs, die ihr sonst kaum irgendwo hört. Ganz klar. Was ist der Hammer auf Radio? Was für ein Albtraum. Exklusiv. Flippt völlig aus. Da rattert in der Kiste. Ui, ist das nicht klasse? Das ist Charlie. Charlie 2000. Hallo Freestyle-Freunde. Na, wem die Originalversion zu soft ist, der kann da zurückgreifen. Spice Girls on Green Day. Noch eine Verkehrsmeldung. Zwischen Niederschopfheim und Ichenheim ist gesperrt. Dankeschön an den Axel aus Meisener. Ja! Halten Sie sich gut fest. Hier kommt das Action-Highlight. Ein voll verrückter Freitag. Ausgeflippt und abgehoben. The Music Experience. super, eh? Ascha! Nochmal eine Verkehrsmeldung eingetrudelt. Auf der A5 Richtung Basel, kurz vor Bühl. Ein Stau, ein Pan-LKW. Dankeschön an Frederik und ich wiederhole. Niederschopfheim-Ichenheim ist gesperrt, die Strecke. Und ein Blitzer zwischen Baden-Baden und A5 auf der B500 in der 60er-Zone. Hier ist der Freitag! Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Let's start with a basic 2-beat turn, which is simply turning one. Ja, Samstag, den 2. November, ist ja die Hit-Radio-Party nach Kinzigtal. 18 Bands, 17 Partys, 17 Locations. Step left, und da macht der liebe Charlie auch mit. Und zwar im Tiffany in Wolfach in der Hauptstraße. Samstag, 2.11. Und da gibt's folgendes in Kinzigtal, folgende Lieblingsgruppe. Also so war's vorletztes Jahr am Abend. Genau, Wolfgang Petri. Vom Schweiß klebt die Luft im Zimmer feucht und schwül. Du hast es geschafft, ich heule um dich. Du bist abgehauen, du siehst es ja nicht. Kinzigtal Spezial. Und am gleichen Tag ist Kollege Uwe Karsten am 2.11. im Milieu. Genauso wie heute zum Beispiel. Heute ist Birthday Party im Milieu mit Uwe Karsten. Rebsfeier Geburtstags. Kinder, Flasche Wodka, Sekt. Für alle Oktober-Geburtstagskinder. House, Hip-Hop und Rock mit Uwe Kassen. Und halt mir auch nicht du. Jetzt liegst du halt einen anderen. Und mein Herz schaut traurig zu. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles, was zählt. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich. So, das war meine Grüße ins Kinzigtal. Was für eine Dröhnung. Hey, stopp mal. Was? Und ihr wisst doch, was das bedeutet, oder? Da kannst du aber sicher sein. Vielleicht musst du ein bisschen Werbung machen. Wir haben da was für Sie. Hitradio OR präsentiert. Die Rockgiganten der 70er und 80er sind zurück. Manfred Mann's Earth Band. Barclay James Harvest. Martin Turners Wishbone Ash. Und alle stehen zusammen auf einer Bühne. Rock Legends in Concert. Am 26. Oktober in der Schwarzwaldhalle in Appenweier. Tickets gibt's bei www.karoevents.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. So, das Testament ergibt wie folgt. Das Anwesen in Frankreich und das Gestüt in Schottland erbt die vierbeinige Katze Minka. Wie bitte? Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Sorgen Sie rechtzeitig vor. Wir stehen für Ihr Recht. Moorstadt und Arendt, die Anwaltspartnerschaft in Offenburg. Moorstadt-Arendt.de. Langeweile, trübe Stimmung, Alltagstrott? Schluss damit. Wir haben 2 Millionen Gründe, den Alltag hinter sich zu lassen. Sichern Sie sich noch bis Sonntag 2 Millionen reduzierte Tickets nach ganz Europa. Schon ab 33 Euro auf germanwings.com. Oh, zappt ist. Die schärfste Party des Jahres. Morgen am Samstag. Das Mega-Oktoberfest im Lancelot. Bayerische Spezialitäten. Dazu ein Freibier. DJ bis zu 30 Top-Girls und sexy Live-Shows mit den Erotikstars Candy Samira und Megan Banks. Samstag, 19 Uhr, Offenburg-Elgersweier. fkk-lancelot.com. FKK Club Lancelot. Mwah. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, haust die Hot uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopfen aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. 2 Millionen reduzierte Tickets ab 33 Euro. Nur bis Sonntag auf germanwings.com. Ahoi 2014. Hitradio OR Meeresrauschen geht in die zweite Runde. Jetzt wird's luxuriös. Vom 19. bis 22. September 2014 fahren wir mit Ihnen kreuz und quer durchs östliche Mittelmeer. Von Venedig nach Kroatien, Montenegro und wieder zurück auf der MSC Orchestra, dem Luxusdampfer mit 18 Decks, inklusive Hin- und Rückfahrt im Zimbus Komfortreisebus ab 299 Euro. Mit dabei die Baden Media Ü30-Fete. Jetzt buchen! Leinen los! Ich sehe die Bleichgesichter ihre Pferde satteln. Sie bringen Geschenke und wollen die Friedenspfeife mit uns rauchen. Oh, großer Medizinmann, eine heilige Vision von Manitou. Nö, ich war bei Optik Benz. Optik Benz Offenburg. Für einfach besser sehen und die beste Beratung der Stadt. Optik-Benz.de. Optik. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Freitag ist Codex-Tag. Das ist nämlich heute. Genau, Nachtschwärmer. Heute ist die Pumpkin Party, die Kürbisnacht. Für jeden Pumpkin, in Klammer Kürbis, den ihr mitbringt, bekommt ihr 5 Euro Freiverzehr. Maximal 3 Stück, aber nur bis 24 Uhr. Und der schwerste und größte Kürbis wird prämiert mit einer Flasche Wodka 07. Ja, wie finde ich das? Super! Und dann morgen, Samstag, boom, die fetteste Party. Ihr habt es in der Hand, es ist eure Party. Denn ihr entscheidet, was abgeht, wie heftig gefeiert wird. Teile den Event, lade dein Facebook-Freunde ein. Je mehr Zusagen, desto mehr Aktionen gibt es. Codex Club in Aachen. Und zwar habt ihr noch bis 22 Uhr Zeit. Ich fange mal ganz unten an, bei klein, wenig Zusagen, also 100, da gibt es eine Percussion-Show, eine Trommel-Live-Show, aber das kennen wir schon. Dann gehe ich hoch, 300 Zusagen, flotter Dreier die ganze Nacht. Also 3 Getränke, ein Getränk bestellen und 3 bekommen. Dann fahren wir weiter. Das fällt mir immer wieder ins Auge. Bei 500 gibt es eine Miss Busenwahl. Ja. Und bei 550 Zusagen Flasche Jackie 07 im Sonderangebot. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Genau, das morgen Samstag. Da ich am kommenden Freitag keine Sendung habe, da ist nämlich übrigens Feiertag und Tanzverbot, hole ich es ein bisschen weiter aus. Donnerstag, 31. Halloween, Halloween, Halloween. Halloween im Codex. Alle, die verkleidet kommen, haben 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Außerdem Euro-Shooter-Paar Grusel-Gogos, Halloween-Deko-Horror-Action und Flotter 3er Vodka Energy 4 Euro die ganze Nacht, all night long. Freitag, 2.11. Musik ist the key. Und Samstag, 2.11. Hashtag Tramplex. Urig und Dice, wer immer das sein mag. Techno, Minimal, Deep House, Techno, Techno House. Ja, ich denke, das ist so Durstlöser-Verschnittmusik, so ähnlich, ja? Yeah! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Right here, right now. A song, DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Now everyone report to the dance floor, to the dance floor. Kurz vor 8:30, hallo Nachtschwärmer, hier ist Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Mein ständiger, nervender Studiogast Al Bundy. Er hat schon die erste Sixpack-Packung Bier fast leer. Das heißt, der Stimmungskegel, der steigt. Al, aber du machst trotzdem immer noch so ein Gesicht. Ach, ich sag dir was. Füße und dass wir wieder warmes Wetter haben, sind eine tödliche Kombination. Ja. Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich total aus. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. We'll be right back. Das hört man doch nicht alle Tage nach Germain. Die Stones. Queen of Martin Solveig. Ja, die doofe Witzecke, wollen wir mal schauen. Was haben wir da? Die schüchternen Brautleute gehen ins Schlafzimmer und drehen einander den Rücken zu und ziehen sich aus. Sie nimmt ihr mit Rüschen besetztes Nachthemd aus dem Koffer und murmelt, kurz, rosa und faltig. Dreht der Bräutigam sich um, sagt, hey, du hast geguckt? Ja, der Kinzigdäler hat gesagt, Spickle gilt nicht. Ah, ja. Zwei Lesben treffen sich in der Pause. Fragt die eine, was hast du heute zum Essen dabei? Eine Gurke. Willst du was abhaben? Nee, lass mal stecken. Das ist der Freitag. Come on, you can jump, put your hand inna the heel. You can swing it right round and make the body start flipping. You are the thing that go to flop tonight. Can't you broke up on the dance floor and feel alright? Look how your body just a sweat and make the man them hot. But it rather well fit when you drop it on the spot. Can't be no say the body have to fit that strong. Baby, hold on tight to make this loving last long. Sweet. Look how your body does a sweat and make the man them hot. But it rather well fit when you drop it at the spot. Can't be no city body, you have to fit and strong. Baby, would I not come in the coming last night? Ist was los auf den Straßen, ne? Da ist noch eine Meldung reingekommen vom Bennett. Und zwar Zubringer A5 von Schwanau Richtung Lahr. Da ist ein Unfall. Da gibt's Stau. Und A5 bei Bühl, kurz vor Bühl Richtung Basel, da ist auch ein Unfall oder Stau. Und wie schon erwähnt, nach schon am kommenden Freitag ist 1. November. Da setzt der liebe Charlie aus. Erst eine Woche später wieder. Ah, Disco Dancing, Reggae Dancing. FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Just dance and move your body. Music, a fantasy that was so true. haben 20.44 Uhr. Und da gehen noch schöne Grüße nach Kapsweier. Hier ist der Freitagabend. Und der Schuhverkäufer nervt mich wieder. Wie wär's? Ich hab eine Idee. Al, du gehst jetzt raus aus dem Studio und ich mach die Tür von hinten zu. Oh ja, du glaubst wohl, dass du mich damit zweimal dran kriegst. Ne? Ja, ich hoffe es doch. Oh, wenn man nachher eine Hacke dicht ist, dann kommt wieder die alte Geschichte. Ich habe meinem Land gedient. Ich habe Highschool-Football gespielt. 4 Touchdowns in einem Spiel. Ja, Al, das wissen wir alle. Der größten Tag im Leben der gesamten Menschheit. Den Tag, an dem ich 4 Touchdowns schaffte. Hey, das ist ja fast 20 Jahre her, du Koffer. Wieder Zeit für die Werbung. Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und Schnitt. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran. Der Bogen ist weit gespannt. Bei der 7. Offenburger Musiknacht. Hitradio Ohr präsentiert die Offenburger Musiknacht am 26. Oktober. Eine Nacht, 19 Lokale, 18 Livebands und 2 DJs. Los geht's ab 21 Uhr. Karten bei allen teilnehmenden Lokalen und in den Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse. Die Offenburger Musiknacht. In einer Küche sollte man nicht nur arbeiten, man sollte sich zu Hause fühlen. Wir verbinden Funktionalität und Wohnkultur. Jilk, Küche und Wohnen. Wir gestalten Ihr Zuhause mit unserer Kreativität und Leidenschaft. Jilk, Küche und Wohnen in Zell am Hammersbach. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot-Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Laisse tes fantaisies devenir réelles au Club Rubin à Offenburg. Jusqu'à 19h, seulement 30 euros l'entrée. Plus d'infos sur clubrubin.com. Lass deine Fantasien real werden im FKK-Club Rubin in Offenburg. Bis 19 Uhr nur 30 Euro Eintritt. Mehr unter clubrubin.com. Hallo Omi, ich bin's Lisa. Ich und Mami möchten uns bei dir bedanken. Wir sind wieder zu Hause. Es war total schön, so viel Zeit mit Mama zu haben. Danke, dass du die Idee mit deinem Mutter-Kind-Kur hattest. Ohne deine Unterstützung hätte ich das gar nicht gepackt. Job, Haushalt, Kinder. 2,1 Millionen Mütter sind überlastet. Hier hilft das Müttergenesungswerk mit Kurangeboten und Unterstützung bei der Antragstellung und auch finanziell. Helfen Sie mit wie die Oma von Lisa. Unterstützen Sie die Arbeit des Müttergenesungswerks mit einer Spende. Alle Infos unter müttergenesungswerk.de. Er ist legendär, atemberaubend, faszinierend. Er ist wieder da. Manege frei für den Offenburger Weihnachtszirkus, präsentiert von Hitradio Ohr. Erleben Sie den Kultzirkus mit der weltbesten Elefantendarbietung, fliegenden Menschen unter der Zirkuskuppel, Showballett, Liveorchester und vielen weiteren Weltklasse-Darbietungen. Karten für Ihr ganz persönliches Weihnachtserlebnis gibt's jetzt im Vorverkauf und unter 0700 599 5x0. Der Offenburger Weihnachtszirkus auf dem Messeplatz vom 20. Dezember bis 5. Januar. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Freitag ist Codex Tag. Okay. Heute die Pumpkin Party, Kürbisnacht. Jeden Kürbis, den ihr mitbringt, und sei er noch so klein, bekommt ihr 5 Euro frei Verzehr bis 24 Uhr. Aber maximal nur 3 Stück. Und der größte und schwerste Kürbis wird prämiert mit einer Flasche Wodka 07. Es geht ab, heute ist der Codex Freitag. Morgen Samstag. Codex Club in Aachen. Heißt es Boom, Boom, mit Echo, Boom. Ja, Boom heißt die Party. Und zwar, ihr habt es in der Hand, es ist eure Party, ihr entscheidet, was abgeht, wie heftig gefeiert wird. Teile den Event, und zwar heute noch bis 22 Uhr, ist das möglich, und lade deine Facebook-Freunde ein. Je mehr Zusagen, desto mehr Aktionen gibt es. Ich sage nur bei 500 Miss Busenwahl. Das gefällt mir am besten. Aber es gibt noch viele andere Aktionen. 350, Eintritt frei für alle. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club und so weiter. Das alles morgen Samstag. Kommende Donnerstag, extra Öffnungstag. Denn das ist ein Tag vor Feiertag. Halloween, Halloween. Die Mega-Halloween-Party, alle verkleidet sind 10 Euro Bonus bis 24 Uhr. Dann Spezial Euro-Shooter-Bar. Grusel-Gogos, die sind wirklich gruselig. Halloween-Deko, Horror-Action und Flotter 3er Wodka-Energy die ganze Nacht, 4 Euro all night long. Das alles am Donnerstag, den 31. Freitag, 2.11. Musik, erste K. Das ist für einen guten Zweck. Und Samstag, 2.11. Hashtag Drumblex. Elektro, Minimal, Deep House, Techno, Techno House. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz. Ja, wir hatten ja gesagt, immer nach dem zweiten Werbeblock einen Mix 90er, 80er oder heute sogar 70er. Und jetzt machen wir mal aus den 90ern nur eine Gruppe einen Mix von einer Gruppe. Und ihr kennt die gleich. Das sang The Best Of. Alleine vor der Tür. Und die Liebe Geld hab keine Ahnung, Geld, doch ich hab ein großes Maul. Weder Doktor noch Professor, aber ich bin stinkend faul. Ich habe keine reiche Freundin und keinen reichen Freund. Von viel Kohle hab ich bisher leider nur geträumt. Was soll ich tun, was soll ich machen? Bin vor Kummer schon erkrankt, hab mir schon ein paar Mal überlegt. Vielleicht klappst du eine Bank, doch das ist leider. Außerdem bin ich doch ehrlich und will nicht in den Knast. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, Millionen schwer. Ich wär so gerne Millionär. Ich wär so kommt jetzt? Ich will dich haben, ganz für mich allein, für mich allein. Ich will dich haben, will dein König sein, mein König. Ich will dich haben, und du wirst auch mehr für dich allein. Ich will dich haben, du weißt es. Spezial, das war Prinzen, the best of. Ich sehe wunderbare Stimmen. Ich sehe verrückteste Rockband der Welt. Radio. Das ist der Wahnsinn. Welcome to Saint-Tropez.

if you close your eyes. Absolute Spezial Remix Pompeii. Basti. 21:06 am Freitagabend. Hier geht's mit Power ins Wochenende. I Radio. Power Station. Self-important nihilists. Well, according to your marketing. Alternative radio. I wanna be a motherfucking hustler. You better ask somebody. What a beautiful day. Besucht mich bitte auch auf Facebook. Gebt oben ein Charlie 2000. Also Charlie in Buchstaben, 2000 in Zahlen und Fan. Und vielleicht klickt ihr an, abonnieren. Das wäre nicht schlecht. Dankeschön. Und hier ist aus den 90ern Hypertrophy. was gibt's denn schon wieder? Charlie, du wirst nie erraten, was heute im Schuhladen los war. Nein. Deine Zunge hat sich im Größenmesser eingeklemmt. Euch Zivilisten ist nie klar, was für ein schwieriges Hochpräzisionsgerät das schon ist. Schon gut, sag mir, was passiert. Ja, was war? Wissen Sie noch, wer ich bin, Bundy? Nein. Ich bin die Sie so beleidigt haben. Tut mir leid, Ma'am. Können Sie da etwas präziser werden? Sie haben sich über mein Gewicht lustig gemacht. Sie haben mich ein Riesenrind genannt. Mal überlegen, da waren 4 Elefanten. Da war das Rhinoceros, das die Badelatschen wollte, die Seekuh. Nein, ich kann mich an kein Rind erinnern. Helfen Sie mir doch auf die Sprünge. Mir geht's wie Ihnen, wenn Sie nicht mehr wissen, wie viele Tonnen Eiscreme Sie schon hatten. Ach, Al, so kannst du das der Kundschaft nicht sein. Das geht nicht, die laufen dir weg. Ein Schuhverkäufer, den Hufschmidt des 20. Jahrhunderts. Ach komm, das ist doch kein Wert. Hallo, hallo. Test, test, test. Meine Damen und Herren, in dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Radio. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Attention. Power time. Na, Gossip! Spezial. Wollen wir kurz nochmal aus dem Verkehr sehen? Zubringer A5 von Schwanau Richtung Lahr. Da ist irgendwas passiert. Das hat mir der Bennett gesagt am Telefon. Da sollen also so 6-8 Polizeiautos sein. Da ist also schon was Größeres. Und Niederschopfheim, Ichenheim. Richtung Ichenheim soll auch irgendwas sein, ein Stau. Und auf der B500 Baden-Baden von der A5 kommend in der 60er-Zone ein Blitzer. Freunde, in der Radarkontrolle, da hast du keine Probleme mit deinem Dodge. Der ist ja 100 Jahre alt, oder? Der fährt ja nicht mehr als 40, oder? Das ist kein Schrottauto, sondern ein Dodge. Ach komm. Dodge sagt was ganz Besonderes über dich aus. Oh ja, er sagt, geschieht mir recht, dass ich versage. Ja. Here's an exclusive. Let's do it. It's digital. It's digital. Let me help you out. Music, bitch. Bring the action. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. The girls in the club, they launching us. They launching us. All eyes on us. Geht's weiter. Kannst du es fühlen? Gänsehautgarantie mit Hitradio Ohr bei den Horror Nights im Europapark. Bis 2. November testen sie ihre Nerven in 11 verschiedenen Attraktionen. Snow White, The Crypt, Dead Inside,

Codex Club in Bis 22 Uhr müsst ihr geteilt haben. Auf der Facebook-Seite. Denn um 22 Uhr werden die Zusagen gezählt. Kommenden Donnerstag! Kommenden Donnerstag! Halloween! Die Geister der Nacht. Hui Buu! Alle, die verkleidet kommen, bekommen 10 Euro Bonusverzehr erstmal bis 24 Uhr. Specials gibt's: Euro-Shooter-Bar, Grusel-Gogos, Halloween-Deko, Horror-Action, Lotto-3er Vodka Energy, 4 Euro die ganze Nacht an Halloween! Geil! Extra Öffnungstag, Donnerstag vor Feiertag, 31. Oktober. Dann kommt Freitag, der 2. November. Musik ist okay. Das ist so. In Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund Offenburg geht Folgendes ab. Wir sammeln CDs, Vinyls, Tapes. Und für jedes Tape oder Kassette oder CD oder was auch immer bekommt ihr 2 Euro Freiverzehr. Aber maximal nur 20 Stück und nur bis 24 Uhr. Wer die alten CDs nicht mehr braucht, bringt sie mit. Die Sammlung schenkt das Codex im Kinderschutzbund Offenburg. Die machen einen Flohmarkt. Infos unter codex-club.de. Richtig! Codex Club in Aachen. Samstag, 2.11. Hashtag Drumplex, Urik und Dice. Elektro, Minimal, Deep House, Techno House auf 2 Floors. Samstag, 2.11. Ja, ich muss die Werbung jetzt schon machen für nächste Woche, weil kommenden Freitag setze ich ja aus. Da bin ich nicht da. Erst eine Woche später wieder. Ihr seht mir das Nachtschwärmen. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehn. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, seid ihr noch gut drauf nach Schwimmen? Charlie 2000. Ja, hoffen wir es doch, hä? Charlie 2000. Hey, hey, hey! Aggressionen. Hit Radio Spezial. So. Jetzt machen wir aus alten Tagen was ganz Besonderes. Wer kann sich an die Breakdance-Zeit erinnern? Ich hab's so voll mitgemacht, Nachtschwärmer. Breakdance-Zeit in den 80ern. Ich hab mich so aufgeregt, immer wenn da manche Typen dann eine Alleinshow aufgezogen haben. Und das bringen wir jetzt hier. Die Bessnerzer Predigtzeit. That these are the brains. So, das war ein kleiner Ausschnitt aus der Breakdance-Zeit in den 80ern. Irgendwie waren die Leute damals auch animiert durch die Filmbranche. Auf jeden Fall, wie gesagt, da haben dann manche Typen ihre Alleinshow auf der Tanzfläche abgezogen. Was macht der liebe Charlie dagegen? Er hält voll die Nebelmaschine rein. Ha, ganz klar. Aber war super. Genau. Whiskey certified in the blue. Holding it down for the streets. Yo, grinds harder than DJ Kane. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also ab. Action bitte. Listen. Ja, höchste Zeit, ha? Gut. Ein Mann kommt spät abends aus seiner Stammkneipe nach Hause. Durch den Lärm macht seine Frau auf und fragt, was er für einen Lärm macht. Die Schuhe sind umgefallen. Sie? Das macht doch keinen so einen großen Lärm. Doch, ich stand noch drin. Ja, ja. Naja, so gut war aber auch nicht. Im Altersheim werden an die über 70-jährigen Männer zweimal am Tag eine halbe Viagra ausgeteilt. Warum? Morgens zum Frühstück, damit sie nicht mehr auf die Schuhe pinkeln, und abends, damit sie nicht aus dem Bett rollen. Oh, das ist unverschämt, huh? Oh nein. Okay. Oh Mann. Super. Man hat ja sonst nicht viel zu lachen.

Ach, bei Facebook ist doch kein Problem, so viele Zusagen zu bekommen. Nachtschwärmer, schlag zu, noch 10 Minuten. Bis 22 Uhr muss es sein. Genau. Kommenden Donnerstag, 31. Oktober, Halloween. Fürchterliches Halloween. Im Codex. Oder codex-club.de. Codex Club in Aachen. Die Geister der Nacht. Alle, die verkleidet kommen, bekommen 10 Euro Bonus für sehr bis 24 Uhr. Specials, Euro-Shooter-Park, Grusel-Gogos, Halloween-Deko, Horror-Action und flotter Dreier-Work-Energy. Die ganze Nacht nur 4 Euro. All night long. Am Freitag, 2.11., also heute in einer Woche, da haben wir keine Sendung, das ist ein Feiertag, das setzt sich aus. Musik ist der K. In Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund Offenburg. Für jedes Tape, CD oder Vinyl, die ihr mitbringt, bekommt ihr 2 Euro Freiverzehr. Am maximal nur bis 20 Euro, bis 24 Uhr. Und die machen dann später irgendwann einen Flohmarkt. Also für einen guten Zweck. Samstag, 2.11. Morgen in einer Woche. Hashtag. Das muss ich mir erstmal zwischen der Zunge vergehen lassen. Hashtag. Okay. Elektro-Minimal, Deep House, Techno. Techno House auf 2 Floors. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub ich bin. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial, abnormal. So ist nur Charlie. Kurz vor 22 Uhr, jetzt gebe ich Gas. Hier auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. Yes, yeah, Radio. Maximum. You know the bed feels warmer. Stronger, stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Und falls Sie vorhaben, den Sender zu wechseln... Lady Gaga, oder AC/DC. Kommenden Freitag ist der liebe Charlie nicht hier. Das hält sich aus als Feiertag, Tanzverbot. Dafür sage ich jetzt schon mal, eine Woche später bin ich da, aber wieder einen Tag später, am 2.11., da ist der Hitradio Party nach Kinzigtal. 18 Bands, 17 Partys. Und da ist der liebe Charlie im Tiffany in Wolfach in der Hauptstraße. Aber es sind noch viele andere, wie gesagt, 17 Partys. Zum Beispiel mein Kollege Uwe Carsten, der ist im Milieu an dem Tag. Aber der ist auch heute im Milieu. Da ist nämlich heute Birthday Party. Da gibt es eine Flasche Wodka oder Sekt für die Geburtstagskinder. House, Hip-Hop, Rock läuft. Und der liebe Uwe wird auf seinen Ramazzotti warten. Ah, ja. Nur super! Achtung, Männer, stillgestanden! Achtung! Sir, ja! Sir, nein, Sir! Achtung. Ja, Sir! Macht Spaß? Ja, Sir! Spaces between us, you have come to show you. Go on. Near and far, wherever you are, I believe that your heart goes on.

Und das Codex schenkt diese dann dem Kinderschutzbund Offenburg. Da macht er irgendwann einen Flohmarkt damit. Aha. Samstag, 2.11. Hashtag. Hashtag. Drumblex, Urik und Steiß. Elektro. Minimal, Deep House, Techno. Techno House. So ähnlich wie bei Dorslöscher, in die Musikrichtung. Auf zwei Floors. Dice, Cedric, Leroy, Jakob, El Loco, Steven B., die DJs, Torment, Forward, Just Carl, Kalle, aha. Einlass 22 Uhr ab 18. Oh, Absoluter Wahnsinn, ne? Faceless, Afrika Bambaataa, Beatles, Kraftwerk, alles da drin. Super. 22.31 Uhr am Freitagabend. Hier ist euer Charlie 2000. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Radio Ohr. Einfach mehr dran. Die Show setzt neue Maßstäbe in Sachen Anstößigkeit. Sie ist so schlecht, dass sie extrem schlecht für sie ist. Verarschung zum Knuddeln, das gibt es nur bei uns. Oh oh. Also seid ihr bereit, Schmerzen einzustecken? Ja, ich krümme mich schon vor Schmerzen. Aber nur wegen meinem Freund Al. Du hast mich. Wahnsinn, ah? Black Eyed Peas und Rammstein. We like the music, we love the disco sound. Oh, das ist ein ganz seltener. Billy Idol. Zusammen mit Mazzo. Spezieller Mashup für euch. heiße Ecke. She don't like slavery, she won't sit and bed. Ah, ich gehe gar nicht rein in den Billy Idol. Ganz selten mal gehört, ha? Oder schon lange nicht mehr, so gesagt. Streit zu Hause beim Ehepaar. Wo hatte ich nur meinen Kopf? Als ich dir einen Heiratsantrag gemacht habe, stöhnt er. Sieh, das kann ich dir genau sagen. Genau zwischen meinen Oberschenkeln. Einer noch? Gut. Ein Mann geht in die Cocktailbar und nähert sich einer Frau, die alleine da sitzt. Er fragt, darf ich Ihnen einen Cocktail ausgeben? Antwortet die Frau, nein, danke. Alkohol ist schlecht für meine Beine, meint der Mann mitfühlend. Oh, das tut mir leid, schwellen Sie an. Nein, sagt sie, die gehen auseinander. Oh. Ja. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Rausgehört, Glasperlenspiel. Oh, 22.41 Uhr. Die Zeit vergeht nach Tremor. Ja, ich habe gerade meinem Freund Al erzählt, dass ich mit seiner Tochter, der blonden Kelly, doch zu der Halloween-Party ins Codex gehen könnte. Huh? Al, was meinst du? Das ist ja toll. Meine Tochter ist aus mit einem Zombie.

ich sag, the more I learn, the less I know about before. Oh, yeah. The less I know, the more I wanna look around. Yeah. Digging deep for clues on how you ground. Ich sag, hey, ja, Rapper, mal was Positives. Yeah. Ich sag, kein Problem, da gibt es gar nicht so weniges. Denn hinter all der Fassade aus Sarkasmus und Ironie ist das Leben gar nicht immer so bitter wie Chicory. Auch wenn ich jetzt nur noch 16 Tage zu leben hätte, würde ich euch was Gutes erzählen. Dann mach ich jede Wette, yeah, über die Liebe und die Sonne und das Meer. Über karibische Küche, Essen aus Vietnam. Über eine Crew hinter mir, die niemand überbieten kann. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. Sei nicht traurig. Wein doch nicht. Wein doch nicht. Sei nicht traurig. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. Meine Schlussrunde ein und muss wieder schlichten hier. Die Frau, mein Freund Al Peggy, was ist denn schon wieder? Langsam stinkt's mir, immer wieder hierher zu kommen. Ach komm, Peggy, da kann ich nichts dafür. Das ist dein Mann. Ja, und ich hätte wirklich jeden anderen Mann aus der Footballmannschaft haben können. Peggy, du hattest sie alle. Weg mit der Langeweile. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Cool. The hottest DJs from Germany. DJ Play Out. The Corporation, baby. Oh, yeah. Action. Alles kann, nichts muss. Let's do it. Check this out. Check this out. We can set the green flag drop. The bomb to blow. You're a young man, I know. Queen on Black Sabbath. Weltradio, Schlussrunde. Längen besser. Freitags. Friday's here, people. Friday night is außer Kontrolle. Außer Kontrolle. It's Friday. Oder zugucken, Platte oder Sampler, DJ oder Rapper, anders oder besser, Homo oder Freundin, Atlas oder Navi, Mami oder Papi, Saft oder Kaffee, DJ oder MC, Soundsystem, Live-Act, nenn's wie du willst, denn aus West-Berlin, Ost-Berlin, dein Dreieck, das ein Kreis ist, für jung oder alt, wir sind bald. Barfuß oder Lackschuh, Foulspiel oder fair? Wir sind bald. Barfuß oder Lackschuh, Foulspiel oder fair? Wir sind bald. Der Vegetarier oder Fleischfresser, ohne Führerschein oder Führerscheinbesitzer, der Übergang Verkacker oder Volltreffer. Ich nehm das sehr, nein, ich lass es lieber. Battle Rap gepaart mit Vogelstimmen und Wanderliedern. Ey, du nimmst dir den Joint, nein, du lässt es lieber. Gewisse Dinge sind unzertrennlich, so wie die Stiebers, die sind beides. Barfuß oder Lackschuh, genau wie wir sind beides. Ballspiel oder fair? Schon wach oder liegst du im Bett so um kurz nach acht? Auf Frühaufsteher oder Night Flight Nachtschicht? Ich lass dich in Ruhe, kriegst von mir einen Arschtritt, bekommst beides wie eine Kugel und ein Softeis. Und zwar so oft, wie's der Nachbar noch treibt, bleib ganz cool und bekomm Angstschweiß. Gib einen Fick auf den Scheiß, ich find's alright. Also kaufst du jetzt die Platte? Nein, du lässt es lieber. Ich bitte dich darum und stress nie wieder. Also Nacht, Jonas, schönes Wochenende, auch nächstes Wochenende, schönen Feiertag. Bis in zwei Wochen. Noch ein Bier, 5, 6, jetzt auf Ex, 7, 8, gute Nacht. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr, die Nachrichten. Im Studio Christina Kotter. In der Affäre um das abgehörte Handy von Kanzlerin Merkel sucht die Bundesregierung nun das persönliche Gespräch mit den USA. Eine deutsche Delegation wird laut dem US-Außenministerium in den kommenden Wochen nach Washington reisen. Dabei sollen verschiedene Behörden besucht werden. Konsequenzen aus der Handy-Affäre sollen sich auch im Koalitionsvertrag wiederfinden. Darauf verständigten sich Union und SPD. Wieder hat ein Erdbeben die japanische Region Fukushima erschüttert. Es hatte eine Stärke von 7,1. Die Behörden haben aber inzwischen ihre Tsunami-Warnung wieder aufgehoben, nachdem kleinere Flutwellen die Pazifikküste erreichten. Über Verletzte wurde noch nichts bekannt. Auch an der Atomruine Fukushima soll es keine neuen Schäden gegeben haben. Das versicherte der Betreiber TEPCO. Die Region um das Kernkraftwerk Fukushima wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Vor 2,5 Jahren mit katastrophalen Folgen. Trotz der vielen toten Flüchtlinge, Europa ändert vorerst nichts an der Asylpolitik. Der EU-Gipfel in Brüssel ist ohne konkrete Beschlüsse zu Ende gegangen. Tiefe Trauer und große Solidarität, die emotionalen Schlagworte, die beim Gipfel anlässlich der tödlichen Dramen im Mittelmeer zu hören sind. Doch konsequente, schnelle Maßnahmen für eine verbesserte Flüchtlingspolitik lassen auf sich warten. Österreichs Bundeskanzler Faymann fand keine Mehrheit, als er vorschlug, Flüchtlinge in Zukunft nach einem Quotensystem auf alle Länder zu verteilen. Einig sind sich die EU-Chefs darin, dass der Grenzschutz verbessert und der Kampf gegen Schleuserbanden verschärft werden muss. Eine Expertengruppe soll weitere Maßnahmen